Gefährliches Geld. Ein Kriminalhörspiel von Edward Mason. Sie hören die Folge Zigaretten und Whisky. Bekanntlich neigt fast jeder Mensch dazu, die Wahrheit etwas zu verdrehen, wenn er dadurch Eindruck schenken kann. Ich meine dabei nicht das berechnende Lügen, nein, nein, nur so kleine, unbedeutende Abweichungen von der Wahrheit, fast aus dem Unterbewusstsein. Das kennt doch jeder, oder? Naja. Angenommen, in einer Gesellschaft spricht jemand davon, dass der Stil eines neuen Bestseller-Autors Unterreal oder Weiche Welle sei. Mhm. Sie haben keine Ahnung, wer der Autor ist oder was ein unterrealer Stil ist, aber sie nicken überzeugend, vielsagend mit dem Kopf und lächeln überlegen. Und alle anderen, die ebenso wenig Ahnung wie Sie haben, halten Sie für einen Literaturfachmann. So einfach ist das. Ja, aber sag mal, David, kommst du denn damit nicht von der eigentlichen Sache ab? Durchaus nicht. Im Grunde spreche ich nämlich von Dr. Wetsch und Kerr. Ah, so. Und dabei denkst du natürlich an die Geschichte von seinem Varieté-Besuch. Genau. Er behauptet, er habe im Varieté Gwenda Grays Auftritt gesehen. Ja, obwohl sie an diesem Tage nachweislich gar nicht aufgetreten war, wie wir zufällig dank einer Radioübertragung erfuhren. Das wäre alles nicht so tragisch. Warum sollte der gute Doktor nicht behaupten, er wäre im Varieté gewesen, auch wenn es nicht stimmte? Naja, peinlich war nur, dass wir beide um dieselbe Zeit im Laderaum eines Schiffes von zwei üblen Burschen eingesperrt worden waren. Der eine war ein Geldverleiher namens Julius Greenberg. Ja, und der andere hieß Joe. Er war einmal von dir niedergeschlagen worden. Damals im Nachtschnellzug, als er mich und Carol mit einem Messer bedrohte. Ja, ja, aber das war schon einige Zeit her. Was wir erzählen wollten, war, dass diese beiden Burschen dann auf dem Schiff zwar nicht vor unseren Augen, aber sozusagen vor unseren Ohren niedergeschossen wurden. Ja, von einem Unbekannten mit einer verstellten Stimme, der von ihnen mit Doktor angesprochen worden war. Das machte mich nachdenklich. Mhm. Sehr nachdenklich. Obwohl Dr. Wetsch uns veranlasst hatte, die Polizei in diese Geschichte hineinzuziehen, beschloss ich, der Sache nachzugehen. Ja, ohne Polizei, respektive ohne Inspektor James, der uns mehr als einmal überdeutlich gesagt hatte, dass er ohne uns auskommen könnte. Jedenfalls waren wir unterwegs zum Varieté, um das etwas zweifelhafte Alibi des Dr. Wetsch genauer zu überprüfen. Es war gerade 10 Uhr morgens, die Zeit, um die die Sonne aufmacht. Die Sonne war eine kleine Wirtschaft neben dem Varieté, angeblich ein Stammlokal von Dr. Wetsch. Es sollte da einen sehr guten Whisky geben. Ja, und dort hätte man vielleicht erfahren können, ob Dr. Wetsch wirklich da gewesen war. Na, ich bezweifelte zwar, ob der Wirt sich überhaupt an einen einzelnen Gast erinnern könnte. Dr. Wetsch sah nicht aus wie jedermann. An ihn musste man sich erinnern. Meinst du? Ja. Ja. Aber deine Behauptung ist genauso fadenscheinig wie deine Theorie, Dr. Wetsch könnte in die Verbrechen verwickelt sein, in die Morde, die Geldfälschungen. Ach, warum hätte er denn dann zuerst uns und durch uns die Polizei zugezogen? Keine Ahnung, aber weißt du, was an den bisherigen Ereignissen noch faul war? Na, was denn nun noch? Diese Entführung von Carol. Aber wieso? Denn die war doch eine Tatsache. Oh. Carol saß doch wirklich leicht chloroformiert in einer dunklen Kammer bei Greenberg, oder? Ja, das schon. Aber seltsam war, dass sie angeblich zu uns, oder wie du dir einbildest, zu mir wollte, ja, ohne sich vorher anzumelden. Und noch seltsamer war, dass sie in einen Raum gesperrt wurde, in dem ein funktionierendes Telefon stand. Ja, und bitte, das Seltsamste war schließlich, dass sie dann mit diesem Telefon nicht etwa die im Dunkeln viel einfach zu ertastende Nummer 333, nämlich das Überfallkommando, wählte, sondern ihren Vater anrief. Nein, nein, Pet, da ist einiges unklar. Meinst du nicht auch? Ich meine nur, dass dort vorne das Varieté ist und dass du dich allmählich rechts einordnen müsstest. Ach, Vorsicht! Da ist ein Wagen hinter dir. Solange du keinen Panzer hast, kannst du dir eigentlich eine solche Fahrweise nicht erlauben. Wieso denn? Der andere hat doch prima gebremst. Hm? So, da wär's. Pat, ich habe eine Bitte. Ja? Ich möchte, dass du gehst und mit den Leuten an der Kasse sprichst. Wieso? Oder mit dem Portier, wer halt da ist. Ja, was soll ich denn sagen? Na, fragen, ob sie etwas von Dr. Wetsch gesehen haben gestern Abend. So direkt? Na, warum denn nicht? Wenn man denen einen halben Dollar gibt, dann denken sie nicht lange darüber nach, warum jemand fragt. Und dann versuch herauszubekommen, wo er gesessen hat und welche Platzanweiserin ihn zu seinem Platz gebracht hat. Aber wenn er, wie du sagst, nicht im Theater gewesen sein kann, dann ist doch alles sinnlos. Eben, das will ich ja wissen. Zum Beispiel, ob er den Anfang der Vorstellung gesehen hat und dann vielleicht während der zweiten Hälfte gegangen ist. Ach, die Platzanweiserinnen werden jetzt am Morgen doch keinen Dienst haben. Aber dann musst du ihm rausbringen, wo sie wohnen und sie dort aufsuchen. So, und was tust du inzwischen? Ich gehe in die Sonne. Aha. Das hätte ich mir doch denken können. Der gute Whisky, nicht? Ich wusste doch gleich, dass die Sache einen Haken hat. Nur im Zuge meiner routinemäßigen Nachforschungen. Ja, ich werde keineswegs irgendetwas Alkoholisches trinken. Dienst ist Dienst. Ach du Ernst, du hast schon einen harten Dienst. Mylord. Wer ist das? Die Melodie, die Sie da pfeifen. So, kann schon sein. Hab's im Radio gehört. Die spielen das immer. Ruhig heute Morgen. Hm? Wir haben gerade aufgemacht. Um 10 Uhr kann man keinen Hochbetrieb erwarten. Es wird schon noch anders. Ich möchte einen Whisky, bitte. Ja. Ich habe eine kleine Erkältung erwischt, muss man sich etwas aufwärmen. Rum wäre besser. Mir wäre Whisky lieber. Rum würde Ihnen besser tun. Ich bin aber speziell hergekommen, um Ihren Whisky zu versuchen. Mir wurde gesagt, dass er recht gut ist. Stimmt, unser Rum auch. Ein Freund von mir ist der Auffassung, dass man nirgendwo in ganz Brum einen so guten Whisky bekommt. So. Sie kennen ihn wahrscheinlich, Dr. Wetsch. Wetsch? Wetsch, der mit den Verrückten? Er hat ein Heim für Sie Nietzschbesten oder so. Er hat ein Heim für Nervenleidende, ja. Das habe ich ja gesagt. Netter Kerl. Ein recht häufiger Gast bei Ihnen. Nur am Montag. Er kommt jeden Montag zweimal. Einmal vor der ersten Vorstellung, einmal hernach. Ah, ein netter Mann, der Dr. Wetsch, nicht? Sehr feiner Mann. War er kürzlich da? Natürlich, gestern Abend. War ja Montag. Vor und nach der Vorstellung? Natürlich. Ich habe ihn beide Male bedient und einen doppelten Whisky jedes Mal. Und dann einen halben Schuppen für mich. Er ist ein nobler Herr, der Doktor. Er war also nach der Vorstellung hier. Natürlich. Dabei hat er mir versprochen, mich um 7:45 am anderen Ende der Stadt zu treffen. Natürlich war er 8:10 da. Ich habe mich ja selbst bedient. Ein Glas von unserer Spezialität. Kein Wunder, dass er nicht zu unserer Verabredung gekommen ist. Er wird sich schon das überlegt haben. Was haben Sie doch gesagt, dass Sie haben wollten? Einen Doppelten, bitte. Rum. Whisky. Sie möchten jetzt etwas von dem besonders Guten, den der Doktor immer hat. Ja, ja, von dem Golden Scotch, bitte. Von dem Golden Scotch, ja, also gut, von den haben wir nicht mehr. Aber wenn ich Sie wäre, ich würde nicht zögern, ich würde mir jederzeit einen Doppelten Rum genehmigen. Nein. Ich bringe dann einen. Ah. Puh, du hast getrunken, Rum. Leider. Ich dachte, du hast Rum. Das tue ich auch. Man hat mich dazu überredet. Das ist eine lange Geschichte. Ah, Moment. Wie weit bist du gekommen? Also, wir vertun unsere Zeit, wie ich gesagt habe. Soll das heißen, Wetsch war im Theater? Allerdings. Der Portier hat ihn begrüßt und das Mädchen an der Kasse erinnert sich an ihn. Ach, war er die ganze Vorstellung über da und ist überhaupt nicht weggegangen? Ja, das konnte ich nicht herausbekommen. Aber ich habe die Adresse von der Platzanweiserin. Ah. Offenbar hat er immer den gleichen Platz im Parkett. Ja, aber was hast du denn nun erfahren? Wetsch hat in der Sonne vor und nach der Vorstellung etwas getrunken. Er war 7:50 dort. Hm. Der Wirt schwört darauf. Und auf Rum. Ja, genau wie ich gesagt habe. Du, wenn du ein anderes Mal so einen glänzenden Einfall hast und möchtest, dass man ihm nachgeht, dann sag es mir bitte rechtzeitig, ja? Ich lass mir dann Dauerwellen machen oder irgend so was Unwichtiges. Auf alle Fälle lasse ich dich allein. Aha. Also, weiter jetzt. Was heißt weiter jetzt? Wieso, du fährst jetzt nicht nach Hause? Nein. Liebling. Möchtest du gern von mir erschlagen werden? Gut, aber vorher fahren wir zur Platzanweiserin. Man kann nie wissen. Vielleicht ist sie entzückend. Du? Du brauchst ja nicht mitzukommen, wenn du nicht magst. Ich komme auch ganz allein zurecht. Brauchst du keine Dauerwellen jetzt oder sonst irgendetwas Unwichtiges? Sie haben mich gerade noch rechtzeitig erwischt. Meine Freundin und ich waren gerade im Weggehen. Ich will Sie auch wirklich gar nicht aufhalten. Darf ich mich vorstellen? Conway, David Conway. Aha, sind Sie einer von den Blackies Conways? Red Conway und George und die alle? Nein, tut mir leid. Ich habe einen Conway gekannt, der war aus Nietzsches. Das ist meine Freundin Fee. Fee, Herr Conway. Sehr erfreut. Erfreut, Sie kennenzulernen. Ich hätte nur gern gewusst, ob Sie sich zufällig erinnern können, Dr. Wetsch gestern Abend im Theater gesehen zu haben. Natürlich, der ist doch immer da. Jeden Montag, meint sie. Ach, hat er sich die ganze Vorstellung angesehen? Das weißt du besser als ich. Ja, Fee ist für die Zigaretten und Schokolade und das alles zuständig. Da hat sie meistens in der Pause zu tun. Ja, also Dr. Wetsch war in der Vorstellung. Das habe ich gesehen, weil, wissen Sie, ich stehe ja ganz nah an seinem Platz. Das ist am Ende von der Reihe an der Seite. In der Pause wird er natürlich rausgegangen sein. Nein, das ist er nicht, weil ich mich erinnere, dass ich ihm da ein Päckchen Zigaretten verkauft habe. Zigaretten? Ich kann mich ganz genau erinnern, warum. Sie haben Dr. Wetsch ein Päckchen Zigaretten verkauft? Das kann nicht stimmen. Es ist aber doch so. Ich kann mich deswegen so genau erinnern, weil er mir Trinkgeld gegeben hat. Aha. Heutzutage tun das nicht mehr sehr viele, wenn sie Zigaretten kaufen. Das ist recht. Obwohl, wieso gibt man einem Serviermädchen Trinkgeld und nicht einer Verkäuferin? Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber ich muss das ganz genau wissen. Sind Sie dessen sicher, dass Sie dem Doktor Zigaretten verkauft haben? Ich dachte, er raucht überhaupt nicht. Das ist komisch. Jetzt, wo Sie das sagen, fällt es mir ein, ich habe ihn eigentlich noch nie rauchen sehen. Nun, gestern Abend hat er jedenfalls geraucht. Haben Sie das gesehen? Ich meine, er hätte Zigaretten kaufen können, um sie seiner Tochter heimzubringen oder so etwas. Nein, er hat ja auch eine Schachtel Zündhölzer gekauft und gleich angezündet. Wozu wollen Sie das alles wissen? Ja, das denke ich mir die ganze Zeit schon. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin ein guter Freund der Familie. Wissen Sie, die Sache ist so, Dr. Wetschs Gesundheit ist in der letzten Zeit sehr angegriffen. Oh. Und da sollte er möglichst wenig ausgehen und schon gar nicht rauchen und so. Ach so. Ja, aber wissen Sie, die Ärzte passen zwar auf die Gesundheit der anderen auf, aber auf sich selbst achten sie nie. Ja, und, ja, und das wollten wir ihm nachweisen, verstehen Sie? Natürlich. Aber krank hat er eigentlich gar nicht ausgesehen, der Doktor. Ein bisschen erkältet vielleicht. Ja, doch, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Er hat während der Vorstellung seinen Mantel anbehalten und den Kragen hochgeschlagen. Das tut er sonst nie. So. Das tut mir aber leid, dass er krank ist. Also jetzt entschuldigen Sie uns bitte, aber wir müssen nämlich weg. Wir wollen ins Kino. Kommen gerne, Sie, so schon zu spät. Sondervorstellung, ein ganz neuer Film. Ich kenne nämlich jemanden vom Film. So, so, na wissen Sie etwas, kommen Sie mit mir. Ich bringe Sie mit meinem Wagen hin. Oh, dann kommen Sie vielleicht noch rechtzeitig. Ja, ja, so war das. Trinkst du noch einen Kaffee? Danke, nein. Also jedenfalls kenne ich mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Das Komische daran ist, dass all diese Menschen Wetsch kannten. Ja. Sie würden ihn unbedingt wiedererkennen. Wer würde das nicht mit seinem weißen Haar und den distinguierten Allüren? Also ich verstehe das alles nicht. Es muss doch eine ganz einfache Erklärung dafür geben. Er hielt seinen Mantelkragen hochgeschlagen während der Vorstellung. Ja. Komisch, nicht wahr? Und eine von Ihnen hat ihm tatsächlich in der Pause Zigaretten verkauft? Allerdings. Und dabei ist er nicht Raucher. Das erinnerst du dich, als ich ihm im Büro vom Inspektor seinerzeit Zigaretten anbot? Ich meinte, es könnte seine Nerven beruhigen und er hielt Reden über den Irrtum, dass Rauchen gut sein soll für die Nerven. Ja, aber David, was willst du daraus schließen? Jemand, der behauptet, nicht Raucher zu sein und dann trotzdem raucht, der ist doch kein Verbrecher deswegen. Wenn er Greenberg und Joe auf dem Schiff umgebracht hat, ist er ein Verbrecher. Ja, wenn. Wie war das mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Ach, du liest zu viel Reiser. Das ist dein Fehler. Ich möchte gern wissen, was Inspektor James zu dieser Expedition heute Morgen sagt. Also, was du wirklich bewiesen hast, das ist, dass Dr. Wetsch genau das getan hat, was er angegeben hat, nämlich ins Varieté gegangen und ein paar Schnäpse in der Sonne getrunken. Und Gwenda Grey auf der Bühne gesehen, obwohl sie doch in ihrem Hotel krank zu Bett lag. Ein Paket Zigaretten gekauft, obwohl er nicht Raucher ist. Ja, ja, und der Mann, der die Schüsse abgab, wurde Doktor gerufen, das weiß ich auch allmählich. Aber ich wette mit dir, um was du willst, wenn du Dr. Wetsch eine Fotografie von Gwenda Grey und eine von Celia Sturgis zeigst, hat er keine Ahnung, welche ist. Ja, und das mit dem Rauchen ist doch nicht von Bedeutung. Man kann doch seine Anschauung ändern. Ach komm, David, lass es sein. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Möglich. Und doch möchte ich Inspektor James einen Bericht von unserer Arbeit heute Morgen geben. Du bist verrückt. Der wird Tränen lachen. Dann lass ihn lachen. Ich mache ihm ganz gern diese Freude. Aber ich habe einfach das Gefühl, da steckt irgendwo etwas dahinter. Ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber ich werde es schon noch herausbekommen. Na bitte. Hallo, Herr Ober. Zahlen bitte. Morgen! Morgen, ja, der Herr Doktor. Wo kommen denn Sie her um diese Zeit? Ja, ich habe zufällig in der Gegend zu tun. Da habe ich gedacht, ein Tröpfchen von Ihrem Guten könnte mich ein bisschen aufwärmen. Ja, richtig. Für Sie werden wir so einen Tropfen schon finden, aber Sie brauchen damit keine Reklame machen. Vielen Dank dafür. Ist doch gar nicht nötig. Reklame? Wieso mache ich Reklame? Ja, ein Freund von Ihnen war da. Er sagte, dass Sie den Whisky so gelobt haben. Aha. Wollte ihn probieren, hat aber nichts gekriegt. Der ist nur für Stammgäste. Das will ich meinen. Ich wollte Sie sowieso fragen, ob jemand bei Ihnen war. War der Kerl ziemlich jung, groß, recht gut aussehend, dunkel? Ja, ja, ich habe ihn dazu überredet, stattdessen einen doppelten Rum zu nehmen. Oh, ich werde mich über ihn beschweren. Wieso beschweren? Bei wem denn? Das ist nicht so wichtig. Der war heute Morgen nicht nur da, um Ihren Whisky zu probieren. Nein. Der war da, um Sie einiges über mich zu fragen. Verstehen Sie? Ja, ja. Wollte wissen, ob ich Trinker bin und so weiter, nehme ich an. Ja, ja, ja, stimmt. Er hat alles Mögliche gefragt. Aha. Was möchte er denn wissen, glauben Sie? Danke. Nehmen Sie auch einen? Danke, ja. Danke, Herr Doktor. Also dieser junge Mann ist von einer Versicherungsgesellschaft und wenn man sich auf eine hohe Summe versichert, so, Sie werden das wahrscheinlich wissen, fragen die eine Menge, die unmöglichsten Dinge, Konsum an Alkohol und so weiter. Ich habe darauf ganz harmlos geantwortet, ganz ehrlich, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der Mann war nicht ganz zufrieden. Und als ich erwähnte, dass ich an den Montagen immer hierher komme, habe ich mir schon gedacht, dass der sich erkundigen würde. Offensichtlich hat er es auch getan. Ist das so eine Frechheit? Ja, der soll noch mal kommen. Ich will ihm eine Spezial geben, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt. Der wollte sicher wissen, ob ich gestern Abend da war oder nicht. Ja, ja, allerdings. Und dann... Wie lange dann ich mich hier aufgehalten habe, was ich getrunken habe. Genau. Und ich, Idiot, habe ihm seine Fragen brav und ausführlich beantwortet. Also über sowas kann ich mich ärgern. Sie können doch nichts dafür. Woher sollten Sie das wissen? Was haben Sie ihm denn gesagt? Ja, ich habe ihm gesagt, dass Sie vor der Vorstellung da waren und danach. Aha. Och, was der Kerl mir alles vorgemacht hat, um Gewissheit zu bekommen. Wieso? Er sagte mir, er möchte wissen, um welche Zeit Sie hier waren, weil Sie ihn um 8 Uhr am anderen Ende der Stadt hätten treffen sollen. Also so eine Unverschämtheit. Ja. Wissen Sie, ich werde das wirklich aufgreifen und vor die Vorgesetzten dieses Mannes bringen. So was kann er nicht machen. Dazu hat er kein Recht. Es tut mir leid, wenn ich was Falsches gesagt habe, Doktor. Ich wollte Ihnen wirklich keine Unannehmlichkeiten machen. Mein lieber Mann, da war für Sie gar nichts zu machen. Sie haben ja auch nichts angerichtet. Ihnen mache ich nicht den geringsten Vorwurf. Schließlich, das Einzige, was Sie ihm erzählt haben, ist doch, dass ich hier um 6 Uhr etwas getrunken habe. Und noch einmal um, wann war das? Ungefähr 7:50 war es doch, sehr nicht? Und das habe ich ihm auch gesagt. Ja, das wäre beim zweiten Mal gewesen, unmittelbar nach der Vorstellung. Ja, ja. Nein, nein, Sie haben nichts Unrechtes gesagt, mein lieber Mann, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Also, zum Wohle. Zum Wohle, Herr Doktor. Ich hab's ja gleich gesagt. Alles wäre so schön gegangen. Ach. Wozu überhaupt konnten wir uns die Polizei hineinziehen? Das war verkehrt, ganz bestimmt. Das wollen wir nicht nur mal aufrühren. Es war zu Anfang unerlässlich, dass wir die Polizei auf unserer Seite bekamen. Das war der beste Weg. Ja, das ist doch meine Meinung. Ich verstehe gar nicht, warum regt ihr euch überhaupt auf? Conway hat Verdacht geschöpft. Er weiß, dass ich über meine Montagabendunternehmung gelogen habe. Aber wir haben uns doch gerade vergewissert, dass alle, mit denen er gesprochen hat, ihr Alibi bestätigt haben. Ja, natürlich. Wir haben in der Wirtschaft nachgefragt und im Theater. Moment. Das Einzige, was wir bisher noch nicht erfahren haben, ist, was zwischen Conway und diesen beiden Mädchen gesprochen wurde. Ja, die werden ihm auch nicht viel helfen. Eine von den beiden ist das Mädchen, das mich immer zu meinem Platz bringt. Die andere war das Mädchen, das in der Pause mit einem Tablett herumgeht. Schokolade, Zigaretten. Sag mal, du hattest doch während der ganzen Vorstellung den Mantel an den Kragen hochgeschlagen. Keine Angst, alle beide haben mich die ganze Zeit mit Dr. Wetsch angeredet. Ja, ja. Da ist nichts schiefgegangen, bestimmt nicht. Haben beide mit dir gesprochen? Ja, alle beide. Was für ein Anlass hatte das Mädchen mit dem Tablett mit dir zu sprechen? Hast du etwas abgekauft? Natürlich, ein Päckchen Zigaretten und Streichhölzer. Zigaretten? Ich bin doch nicht Raucher, du Rindvieh. Ach, du bist ein Idiot, Roden. Ja, ich habe nicht gedacht, ich wollte doch... Hast du etwa auch geraucht? Ja, natürlich. Dazu habe ich sie ja gekauft. Naja, das macht wohl nichts. Conway weiß nicht, dass du nicht Raucher bist. Ja, aber im Gegenteil. Conway weiß das genau. Wieso? Ich habe ihm doch meine Ansichten über das Rauchen mitgeteilt, als wir beim Inspektor waren. Gleich nach der Geschichte mit Wright im Lagerhaus. Donnerwetter. Ich habe dir doch gesagt, du sollst vorsichtig sein, Roden. Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht, wirklich nicht. So blöd. Wo sind die Zigaretten? Sind noch welche da? Ja, warum? Ja, hier. Noch genug. Gib sie her. Die Streichhölzer auch. Ja, bitte. Was hast du denn jetzt vor? Du wirst schon sehen. Du und ich müssen mit Inspektor James sprechen und ihm von Polizeischutz und so erzählen. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe. Gib mir schon die Streichhölzer. Ja, sofort. Ja. Wird sie brauchen. So, und jetzt erzähl mir möglichst genau alles, was du über die Vorstellung gestern Abend weißt, was du gesehen hast. Ja, ich muss schon sagen, es freut mich, dass Sie gekommen sind, Herr Doktor. Ja. Mir wird viel wohler sein, wenn ich weiß, wir haben ein oder zwei Mann an Ihrem Haus stehen. Ja. Wenn Meister wirklich der gefährliche Mördertyp ist, der er zu sein scheint, dann können wir nicht vorsichtig genug sein. Ich habe jetzt schon am Tage Angst, aus dem Haus zu gehen und erst bei Nacht. Und ich muss gestehen, selbst ich, schließlich Spezialist für Nervensachen und neurotische Zustände, bin in letzter Zeit ziemlich fertig, wie man so sagt. Und das bis zu einem Grade, dass Sie niemals drauf kommen würden, was ich getan habe. Nichts Strafbares, hoffe ich. Das nicht, aber immerhin. Ich hielt es doch bis vor kurzem für sträflich zu rauchen. Und jetzt darf ich Ihnen eine anbieten? Danke. Ja. Da würde sich Conway wundern nach Ihrem Vortrag neulich. Feuer? Danke, ja. Das heißt, wenn Sie nichts dagegen haben, Feuer von einem Feuerzeug zu bekommen, das man gerade einem toten Mann abgenommen hat. Was, einem Toten? Ja, es war in der Westentasche von Joe, dem Kerl, der auf dem Schiff umgebracht worden ist. Ja. Es gehört aber Conway. Ist das das Feuerzeug? Ja, es ist sehr hübsch. Ja. Na, natürlich, die haben ja ein Juweliergeschäft zu Hause, die Conways, wissen Sie? So, das ist eine so. Sehr alte Firma. Ja. Er ist kein übler Bursche, nur hat er so eine Neigung, seine Nase etwas zu viel in Kriminalfälle zu stecken. Mhm. Und dabei kommen wir uns gelegentlich in die Haare. Ich muss schon sagen, es überrascht mich zu hören, wie gut Sie von ihm sprechen. Wenn man hört, wie er von Ihnen spricht, genau von der Polizei im Allgemeinen. Wieso? Was hat er gesagt? Aber das war doch nicht so gemeint, Vater. Na, selbst wenn. Ich war etwas schockiert, ihn so geringschätzig über die Arbeitsweise des Herrn Inspektors reden zu hören. Alles, was recht ist. Ja, um was ging's denn? Also er und Miss Manners haben offenbar die Absicht, Nachforschungen auf eigene Faust zu betreiben. Ja. Verstehen Sie? Sie sind der Ansicht, dass Sie nicht so viel Aussicht haben, den Fall zu klären. Ja, ich kenne mich selbst nicht aus, aber da steckt wohl etwas Ehrgeiz dahinter, vor allem bei Miss Manners. Also ich bitte dich, Ehrgeiz ist doch kein Grund, die Polizei für unfähig zu erklären. Nein, naja, eigentlich nicht. Ja. Sie waren sehr eigenartig zu uns, weises Kopfschütteln. Sie hätten Theorien, die man der Polizei nicht mitteilen können, naja, und so weiter und so weiter. Also es muss schon eher störend als amüsant sein, ja, möchte ich meinen, Herr Inspektor. Auch. Solche Amateurdetektive um sich zu haben, die einem die Fälle verpatzen, indem sie eigene Wege gehen. Wie ja, sie störend ist zu milde ausgedrückt, aber ich bin Kummer gewohnt. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Bitte, ja? Bitte, bitte. Mr. Conway, möchten Sie dringend sprechen, Herr Inspektor? Conway? Ausgerechnet. Naja, meinetwegen. Führen Sie ihn herein. Ja, Sir. Ach. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Conway kommt. Ja, wissen Sie, Herr Inspektor, sagen Sie besser nichts von dem, was wir Ihnen da gerade gesagt haben. Aber das war ein Vertrauen. Sicher, keine Sorge, aber die sollen mir besser nichts erzählen von ihren Theorien. Ich kann nämlich sehr unangenehm werden. Ah, guten Morgen, Inspektor. Morgen, morgen. Ich möchte wissen, ob Sie... Oh, guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Carol. Morgen, morgen, David. Mein lieber Conway, Sie sehen, Ihre Argumente in der vergangenen Nacht haben Carol und mich überzeugt. Ich habe eben um Polizeischutz gebeten. Wie sagten Sie, Herr Doktor, meine Argumente? Was für Argumente? Ja, ganz richtig. Wir haben das Gefühl, es wäre falsch, uns weiterhin allein auf unsere eigene Verteidigung zu verlassen. Ah, sehr vernünftig von Ihnen. Finden Sie nicht auch, Herr Inspektor? Ja, ja, ja, ja. Nun, was kann ich für Sie tun heute Morgen? Nun, ich... Nehmen Sie eine Zigarette, Mr. Conway? Eine Conway? Zigarette? Sie rauchen doch nicht. Oh, er fängt jetzt an, mit beiden Füßen im Leben zu stehen. Trinkt Whisky, raucht Zigaretten. Er wird direkt ein Mensch. Ah, ich habe die gestern Abend im Theater gekauft. So. Ich war so fertig nach all dem, was los war. Schließlich 3 Morde innerhalb von 2 Tagen können einem schon zusetzen. Ja, vor allem, solange sie nicht geklärt sind. Ja. Auch nicht durch die Rührigkeit von Amateurdetektiven. Die meinen, sie verstehen mehr davon als die Polizei. Ach, Sie meinen jetzt wohl Pat und mich. Erraten. Ja. Sie sollten mal bei einem Quizabend mitmachen bei diesen Fähigkeiten. Außerdem können Sie da mehr gewinnen als in meinem Metier. Und Fräulein Manners kann Ihnen dabei gerne assistieren. Danke für Ihren guten Rat. Ich wollte nur... Wo ist Pat eigentlich, David? Sie hat den Wagen zur Inspektion gebracht. Ah, sie wartet unten. Feuer, bitte. Herr Doktor, ich bin platt. Wirklich, Sie rauchen? Ja. Allen Prinzipien, allen Suchtgefahren zum Trotz? Ja, also ich wundere mich über mich selbst. Aber ich bin eben tatsächlich, wie man so sagt, durchgedreht, verstehen Sie? Es ist bei ihm schon so weit, dass er im Varieté Celia Sturgis für Gwenda Grey hält. Ja, ja, ja, wirklich. Das werde ich bis zu meinem Tode vorgehalten kriegen. Dabei ist das ganz normal, dass auch ein sachlicher und logisch denkender Mensch wie ich einmal abgespannt ist. Na ja, ist. Aber Gwenda Grey mit Celia Sturgis zu verwechseln, ja, Vater. Das ist zwar seltsam, aber wenn ich an Ihrer Stelle wäre und 3 Morde in so unmittelbarem Zusammenhang mit mir passieren, dann würde ich vielleicht sogar Caruso mit Elvis Presley verwechseln. Schade, dass der eine schon tot ist. Und schade, dass der andere noch singt. Sehr gut. Sehr gut. Ist der eigentlich keine Konkurrenz für Sie, Herr Inspektor? Genauso wenig wie Sie, Conway. Danke. Sie haben also Gwenda Grey mit Celia Sturgis verwechselt? Ja, ich sagte es ja schon. Du musst völlig geistesabwesend gewesen sein. Aber das kenne ich bei dir. Du hast ja auch schon einmal Milch und Zucker in die Bouillon getan. Ja, ja, ja, also jetzt genügt es. Ja, ich habe die 2 verwechselt, ich habe Zigaretten gekauft und jetzt rauche ich sie auch, um endlich einmal festzustellen, ob man damit wirklich die Nerven beruhigen kann. Nötig hätte ich's. Und klappt's? Ja, bis jetzt klappt nur das Husten. Vielleicht habe ich die falschen Zigaretten gekauft. Ja, ja, meine Herrschaften, kann ich noch was für Sie tun? Ich muss sonst leider arbeiten. Natürlich. Oh, ja. Wir haben Ihre Zeit schon genügend in Anspruch genommen. Außerdem wird David Ihnen noch ein paar Tipps geben wollen. Ach, wollen Sie das, David? Dann hoffe ich nur, dass es etwas Gescheites ist und nicht nur so eine Menge wertloser Mutmaßungen. Damit sind wir nämlich reichlich bedient. Ohne Sie. Wie kommen Sie denn so vorwärts mit Ihren Untersuchungen, Herr Inspektor? Ach, die Polizei hat die Sache richtig angepackt. Danke, danke. Woraus ich schließe, dass sie nicht weitergekommen ist. Wollten Sie was Bestimmtes? Ja, was wollen Sie denn? Ich möchte nur gerne wissen, ob Sie mein Feuerzeug gefunden haben. Das ist alles. Ja, das habe ich gefunden, aber Sie können es noch nicht haben. Schön, dann kann ich ja weggehen, damit Sie die Angelegenheit weitermachen können, die Sie so richtig angepackt haben. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Kerl. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Sonderbar, ne? David, hallo. Hallo. Hallo, hier bin ich. Na, du siehst ja aus, als ob dir der Inspektor Essig eingeflößt hätte. Ja, hat er auch gewissermaßen. Was? Wieso? Und was glaubst du, wer bei ihm war? Na? Dr. Wetchum Carroll. Nein. Doch, doch. Sie nicht hin, da kommen Sie schon. Ja. Hallo, Conway, hallo. Doktor. Da sind Sie auch, Frau Guten Tag, Herr Doktor. Was gibt's denn, Doktor? Guten Tag, Carroll. Ja, um es kurz zu machen, der Inspektor sagte mir, Sie verstünden etwas von Juwelen. Hm. Das stimmt. Ich bin sozusagen väterlicherseits vorbelastet. Na wunderbar, dann können Sie uns helfen. Ja. Wieso? Ja, wissen Sie, Carol hat unlängst eine Menge alten Schmuck geerbt. Von einer alten Tante. Das ist schön, gratuliere. Und wir haben natürlich keine Ahnung, ob er wertvoll ist. Aha. Genauer gesagt, was alles daran wertvoll ist. Könnten Sie nicht jetzt auf dem Heimweg schnell bei uns vorbeikommen und den Schmuck ansehen? Ja, sozusagen ja. Offiziell schätzen. Ja. Ich zahle natürlich die offizielle Gebühr. Ah, das wäre nicht nötig. Nein, selbstverständlich. Selbst Geschäft und Privates, das soll man streng trennen, nicht wahr? Stimmt. Privat bleiben Sie anschließend bei uns zum Essen, ja? Ja, ich weiß nicht recht. Wir wollten nämlich haben nämlich eine Verabredung. Kann man denn nicht verschieben? Ja. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie beide kämen. Oh, bitte, Pat und David. Na schön, dann nehmen wir dankend an. Fein. Dann fahren wir mit unserem Wagen voraus und Sie können ja nachkommen, ja? Ja, nein, das ist nicht ganz einfach. Ich sagte schon, mein Wagen ist bei der Inspektion. Pat hat ihn eben hingebracht. Ja, er wird leider erst gegen Abend fertig. Aha, ja, natürlich. Aber Sie können doch gewiss in unserem Wagen mitkommen und wir bringen Sie später zurück. Ja, na schön, gut. Ja, selbstverständlich, natürlich. Es ist nur hinten im Wagen ein bisschen schmutzig, ja. Ich war vergangene Nacht bei einem Patienten, der auf einem abgelegenen Gut lebt. Aha. Ich hatte da Gummistiefel dabei. Und da es spät war, habe ich sie einfach hinten reingeworfen, statt den Kofferraum aufzumachen und sie da hineinzulegen. Das macht ja nichts, wir haben beide Regenmäntel an. Du lieber Himmel, Vater, so schlimm ist das nicht. David und Fräulein Männer sind nicht so schrecklich penibel wie du. Komm, wir wollen fahren. Und bei der ersten Telefonzelle rufen wir Roden an. Ja, ich muss ihn auch sprechen, wegen der beiden neuen Patienten, die wir erwarten. Ich habe da zwei neue Patienten. Aha. Also bis zur nächsten Telefonzelle. Du fährst, ja, Carl? Ja. Na, endlich. Merkwürdig, wie weit man in Birmingham fahren muss, um eine Telefonzelle zu finden, wo man auch Platz zum Parken hat. Ich komme mit, Vater. Ich möchte, dass Roden der Köchin etwas von mir ausrichtet. Aber hören Sie, Carol, machen Sie sich doch unseretwegen keine Umstände. Lassen Sie nur, mein Lieber, Unsinn, wirklich keine Umstände. Du, das gefällt mir nicht, David. Da stimmt was nicht. Pat, hast du gemerkt, wie ungern sich Wedge entschloss, uns in dem Wagen mitfahren zu lassen? Mhm. Ist dir klar, warum? Naja, der Schmutz, hat er ja gesagt. Genau, wegen des Schmutzes. Das Märchen, das uns gerade von Patienten auf Gütern mit Gummistiefeln erzählt hat, braucht man gar nicht erst zu beachten. Liebe Zeit, David, was machst du denn da? Ich kratze mir ein bisschen was von diesem Schmutz auf dem Wagenboden zusammen. Ja, das sehe ich, aber wozu denn? Weil ich glaube, dass dieser Schmutz nichts mit Gummistiefeln und all dem zu tun hat. Ich glaube, dass er von einem Koffer kommt, der 2 Tage am Grund des Kanals gelegen ist. Um des Himmels willen, David, du meinst... Das hieße doch dann mit Sicherheit, dass ja, Dr. Wedge... Und wenn wir eine Probe davon zu James bringen und ihm sagen, woher sie ist, oh, ihn bitten, sie analysieren zu lassen und die Analyse mit dem Schlamm vom Kanalgrund zu vergleichen, dann kann sein, dass wir draufkommen, Pat. Dreh deinen Spiegel ein bisschen mehr rüber, Carol. Ja, so, dass die es nicht merken. Sie können es nicht sehen, sie haben es viel zu wichtig. Hey, Moment mal. Was? David ist mir jetzt aus den Augen gekommen. Was? Er hat sich im Wagen gebückt. Aha. Ah ja, du hattest recht, du hattest absolut recht. Was habe ich gesagt? Gar nicht so dumm, dieser junge Mann. Kratzt Proben von dem Schlamm zusammen, verstehst du, oder nicht? Warum meldet sich denn der Roden nicht? Ja, ich kann es nicht gut sehen, aber er macht sich am Boden des Wagens zu schaffen. Hm. Ja, er hat einen Umschlag in seine Tasche gesteckt. Aha, ein Narr, dass er uns dazwischen funkt. Was bedeutet, dass David Conway und Pat Manners sich jetzt ziemlich klar darüber sind, dass ich es war, der Greenbergen, den armen kleinen Joe in der vergangenen Nacht umgebracht hat. Wie außerordentlich verhängnisvoll wird das werden für David Conway und Pat Manners? Hallo, Sanatorium, Dr. Wedge. Na endlich, Roden. Wo steckst du denn? Hier ist Wedge. Ich dachte, ich lasse es dich lieber wissen, dass zwei neue Patienten unterwegs zum Heim sind. Du verstehst. Ich möchte, dass du die nötigen Vorbereitungen triffst. Verstehst mich doch. Hm, Roden? Ja, Conway und das Mädchen. Na ja, du merkst aber auch alles. In 10 Minuten sind wir da. Gut. So dumm, dass du dich nicht darum gekümmert hast, den Schlamm wegzuputzen. Wird gar nicht so ausgemacht. Conway ist überzeugt, dass ich Greenberg und Joe umgebracht habe. Aber trotzdem. Jetzt lässt es ihn keine Ruhe, bis er es beweisen kann. Aber die Polizei hat uns noch nicht in Verdacht. Denen ist das, was Conway tut, im Augenblick verdächtiger als alles andere. Dank deiner Bemühung. Trotzdem. Conway und Inspektor James sind alte Freunde. Wenn jetzt die geringste Kleinigkeit passiert, ist der Teufel los. Und darauf dürfen wir es nicht ankommen lassen. Was sollen wir tun? Na, dafür sorgen, dass nichts passiert. Ja, na ja. Die werden staunen, was wir tun. Aha. Komm, wir gehen zum Wagen zurück. Was ist mit dem Umschlag, den sich Conway in die Tasche gesteckt hat? Na, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass er nicht zu Inspektor James kommt. Sicher, verstehen, ja. Ne? Ja. Das müssen wir unbedingt verhindern. Und jetzt ein köstliches Essen, ja? Ein wirklich köstliches Essen. Ich bin sicher, dein Appetit hat nicht gelitten unter diesen Vorkommnissen. Nein, der meine nicht. Ist, wenn überhaupt möglich, eher noch größer geworden. Aber eine bevorstehende, schwierige Sache hat mich immer hungrig gemacht. Komisch, ich weiß, das. Ja. Ich muss es eines Tages vom klinischen Standpunkt aus untersuchen. Ich möchte darauf trinken, dass Sie Konrad Meister bald erwischen. Einverstanden? Das ist ein großartiger Gedanke. Auch dass Sie Konrad Meister erwischen. Prost. Prost. Ah, das ist ausgezeichnet. Ja, ich habe das Etikett auf der Flasche gesehen. Sie scheinen Kenner zu sein, Herr Doktor. Ich trinke wenig und selten, aber mein lieber Conway, wenn, dann möchte ich vom Besten was zu haben. Nun, über diesen Whisky können Sie sich nicht beklagen. Aber Sie wollten doch, dass ich Ihren Schmuck anschaue. Oh, später, David. Schließlich haben wir Sie eingeladen, weil es uns ein Vergnügen ist, Sie bei uns zu haben und nicht damit Sie arbeiten. Aber das macht doch nichts. Es macht mir Spaß, mich mit altem Schmuck zu befassen. Ist Ihnen lieber als die Arbeit als Amateurdetektiv? Wieso? Ach so, ja. Da wissen Sie, ich bin so etwas wie Experte in Edelsteinen. Aber wenn es sich um Verbrechen dreht, nun fragen Sie doch mal Inspektor James. Naja, der rühmt Sie nicht ohne Grund. Der rühmt uns auch was. Ja, Sie haben ihm schließlich bei der Aufklärung von 2 Fällen entscheidend geholfen. Und beim jetzigen sieht es doch auch so aus, als ob Sie... Aber nein, Carol, aus diesem sind wir ausgestiegen. Schließlich hat uns der Inspektor das mehr als einmal unverblümt nahegelegt. Aber Sie können sicher sein, bei der Polizei ist der Fall in besten Händen. Nur davon bin ich überzeugt. Trotzdem würde ich, wie man so schön sagt, dranbleiben. Mag der Inspektor sagen, was er will? Gehen Sie nicht von Ihren Ideen ab, auch wenn Sie anders sind als die seine. Aber Herr Doktor, wie können Sie sowas denken? Ich meine, dass wir andere Ideen haben als die Polizei. Ja? Ja, wir sind doch Geschäftsleute. Keineswegs haben wir die Absicht, andere... Dann habe ich mich geirrt. So, ja, und? Aber jetzt der Schmuck, Carol. Ja. Mr. Conway hat nicht so lange Zeit. Entschuldigen Sie uns einen Augenblick, ja, Carol? Und ich wollen ihn schnell holen. Aber ja. gerne. Nehmen Sie noch einen Whisky. Komm, ja, Carol. Danke, komm. Danke sehr. In meinem Zimmer. Das meiste davon hast du oben bei dir. Pat. Ja? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was? Die Art, wie sich Wedge benimmt. Ja. Der ist ein Oberteufel. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Hör zu. Nimm diesen Umschlag mit dem Schlamm da, ja? Ja, wozu denn? Bring ihn zum Inspektor und erzähle ihm, was es für eine Bewandtnis damit hat. Wann denn? Na jetzt, eben. Ja, aber... Während Sie oben sind. Aber was machst du denn da mit Wedge? Ich kann doch... Was willst du ihm sagen? Ich werde ihm sagen, dass dir auf einmal eingefallen ist, dass du eine dringende Verabredung hast. Ich werde schon eine Entschuldigung finden, wenn du nur schaust, dass du so schnell wie möglich hier wegkommst. Dieses Katz-und-Maus-Spiel gefällt mir nicht. Ja, aber was wird denn dann mit dir? Na, ich werde ihn in Schach halten, bis du zurück bist. Erzähl James die ganze Geschichte. Ich lass dich gar nicht gern allein. Ich muss aber bleiben, Pat. Zum Katz-und-Maus-Spiel gehören zwei. Was willst du damit sagen? Wedge ist so überzeugt von seiner Schlauheit, dass er fast platzt. Ich werde ihm helfen, dass er platzt. Gib nur Acht, dass du nicht mit ihm hochgehst. Nein, ich werde ihn schon hinhalten. Jetzt aber schau, dass du rasch wegkommst. Hoffentlich passiert nichts, David. Aber woher denn? Ich werde eine Stunde brauchen, um den Schmuck zu prüfen. Und bis dorthin wirst du wohl zurück sein. Ja, hoffentlich. Frau Manners, ich gehe doch nicht weg. Ja, ich muss leider, Roden. Weiß es auch Dr. Wedge? Ich erzähle es ihm dann schon. Plötzlich ist dir eine Verabredung eingefallen, geschäftlich, wissen Sie. Aber Sie müssen dem Herrn Doktor doch auf Wiedersehen sagen. Nicht nötig, sie kommt ja gleich wieder zurück und holt mich ab. Eben. Herr Doktor, Fräulein Manners geht weg. Sie brauchen doch den Doktor nicht zu bemühen, lieber Mann. Ja, aber, mein lieber Herr, ich oder Fräulein Welch werden Fräulein Manners gerne hinbringen, wohin sie will. Aber, Roden, das ist doch nicht nötig. Ja, aber der Herr Doktor wird sehr böse sein bei dem Gedanken, dass Sie zu Fuß gehen und unser Wagen steht. Das unizial. Glaube ich. Aber wieso? Ist Roden... Sie wollen weggehen, Miss Manners, so plötzlich? Eine dringende Verabredung, Herr Doktor. Da könnte doch Fräulein Kerl oder ich Sie im Wagen hinbringen und dann wieder zurückfahren zu Herrn Conway. Aber selbstverständlich, ich werde Sie fahren, nein, nein, Pat. Bitte, Carol, machen Sie sich doch keine Umstände. Aber gar keine Mühe. zu dumm, wenn man so etwas vergisst. Sie wissen, wie das ist, Herr Doktor. Ja, ich weiß. Ich bin ja gleich dort und auch wieder zurück und ihr macht das inzwischen mit dem Schmuck, ja? Wo müssen Sie denn hin? Zu Brady, dem Juwelier in der Bristolstraße. Ganz einfach, ja, bringt Sie natürlich hin, dann wieder zurück. Mhm. Kommen Sie, Conway. Ich habe eine recht seltene Steine, die ich Ihnen zeigen möchte. Kommen aber Sie. Aber ich möchte kein nicht. Aber. Sie sehen, ich bin schon fertig. Aber Mantel an, doch auf zu Brady. Nach Ihnen bitte, Pat. Na gut. Bis nachher, David. Bis dann, Pat. Noch ein Whisky, Conway? Danke, danke. Ich habe schon reichlich gehabt. Aber wenn ich jetzt einen Blick auf die Sachen werfen könnte, die Sie da bekommen haben. Ja, gern. Hier, was halten Sie davon? Könnte man Licht machen? So besser? Ja, ausgezeichnet. Gut, sehr gut. Aber die sind nicht alt, Herr Doktor. Nein, das nicht, zugegeben. Es sind einige Diamanten, über die ich gerne ein Urteil hören möchte. Halten Sie sie für gut? Oh, sie sind herrlich. Wirklich, Sie haben ein Vermögen. Sie müssen sehr wohlhabend sein. Das ist der Lohn der Sünde, Conway. Wieso Sünde? Ach, das habe ich nur so gesagt. Sind sie gut, diese Steine? Oh ja, sehr, sehr wertvoll. Möchten Sie sie haben? Sie meinen kaufen? Da müsste ich meinen Vater fragen. Sie verstehen mich nicht recht. Ich meine, wenn ich sie Ihnen schenken würde. Warum? Wie kämen Sie dazu? Ja, warum? Warum, habe ich mich in letzter Zeit oft gefragt, zum Beispiel... Warum haben Sie gestern Abend das Theater angerufen und gefragt, ob Gwenda Gray aufgetreten ist? Warum sind Sie heute Morgen ins Wirtshaus zur Sonne gegangen und haben gefragt, ob ich da gewesen war? Warum sind Sie aus dem gleichen Grund ins Theater gegangen? Aber warum mussten Sie mit der Platzanweiserin sprechen? Warum? Warum? Und noch einmal, warum? Und warum, glauben Sie? Nun... Ich könnte mir einbilden, Sie könnten mich womöglich für irgendetwas im Verdacht haben. Wirklich? Und wofür sollte ich Sie im Verdacht haben? Ja, wirklich. Wofür? Das Einzige, was ich mir denken könnte, ist, dass Sie mich im Verdacht haben, Greenberg und den feinen Herrn namens Joe umgebracht zu haben. Stimmt das, Conway? Sagen Sie... Wären diese schönen Steine geeignet, diesen Verdacht zunichte zu machen? Sie... Wie denken Sie darüber? Sie wollen mich also bestechen. Bestechen. Herr Conway, über Bestechung sind Sie doch erhaben, Herr Conway. Aber... Wenn es um Mord geht, ja, Herr Dr. Wetsch. Tut mir leid, da bin ich erhaben. Mord, aber Conway, ich bin doch kein Zauberer. Ich kann doch nicht an zwei verschiedenen Orten zugleich sein. Und Ihre eigenen Nachforschungen heute Morgen haben endgültig erwiesen, dass ich gestern Abend im Theater war und in der Sonne. Oder haben Sie das nicht? Doch, aber jetzt frage ich mich, wie haben Sie das angestellt? Soll ich es Ihnen sagen? Das heißt, Sie sind wirklich der Mann auf dem Schiff, der Greenberg und Joe umgebracht hat. Sie haben gehört, wie die mich mit Doktor angeredet haben? Ja, und Sie haben Ihre Stimme verstellt. Das war das Dümmste nicht, oder? Wer weiß. Aber Sie waren doch genau zur selben Zeit auch im Theater. Das ist fast schon schwarze Magie. Ich glaube, das Wort genial wird genügen. Roden! Ja, bitte? Zeigte unserem jungen Freund, wie du mich im Theater gespielt hast. Meiner Meinung nach weinen Sie unseren jungen Freund jetzt zu weit ein. Also das ist meine Sache. Los, mach schon. Na ja, sofort. No. Sofort. Gleich. Also, sehen Sie? Donnerwetter. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, sogar Sie könnten mich mit Herrn Doktor verwechseln, oder nicht, Conway? Natürlich habe ich auch meine Stimme ein bisschen verstellt. Aber was ist denn das? Eine Plastikmaske. Ich habe die Idee vom Fernsehen. Komisch, nicht wahr? Sogar vom Fernsehen kann man Ideen bekommen. Da trat mal einer auf, der mit so einer Halbmaske, sie reicht nur von der Oberlippe bis zum Harnsatz, sehen Sie? Seine Person völlig veränderte. Ja, stimmt, so etwas habe ich auch gesehen. Wirklich verblüffend. Nicht wahr? Na, nachdem wir beide die gleichen weißen Haare haben. Und nachdem Roden noch den Mantelkragen hochgeschlagen hatte? Die sind aber gut informiert, ja. Meine Anerkennung. Ja, aber all das andere wäre nicht passiert, wenn Sie am Montag nicht gekommen wären, bevor Roden vom Theater zurück war. Und Ihnen erzählte, dass Gwenda Grain nicht aufgetreten war? Genau. Woher wussten Sie überhaupt, dass sie nicht auftreten konnte? Dank einer Direktübertragung des Rundfunks, die wir zufällig gehört hatten, Pat und ich. Ja, der Rundfunk ist wirklich eine ärgerliche Einrichtung. Darauf werden Sie schon noch kommen, mein Lieber. Vielleicht, aber weil wir gerade so hübsch plaudern. Ja? Was ist denn nun mit Konrad Meister? Existiert er überhaupt? Existieren? Ja, feierlich existiert er. Sie werden doch nicht annehmen, dass der Herr Doktor lügt, Conway. Aber um Himmels Willen, warum haben Sie denn mich in die Affäre gezogen? Hatte Carol wirklich im Zug Angst vor Joe? Was sollte das alles? Nun, Conway, verstehen Sie, ich bin ein Mann, der einen großzügigen, eleganten Lebensstil haben will. Ich habe teure Passionen. Und wenn ich sagen darf, einen ausgezeichneten Geschmack dabei. Oh, danke sehr. Es gibt Zeiten, wo man die Unterhaltung mit einer kultivierten, intelligenten Persönlichkeit wie Sie entbehrt. Können Sie das verstehen? Oh, danke. Wir sollten zusammenarbeiten, Conway. Nun, erzählen Sie mir doch besser erst Ihre Geschichte. Er hält Sie hin. Sehen Sie nicht, wie er versucht, Sie hin... Still! Sei still, Roden. Es gibt Dinge, die du weder verstehen noch richtig einschätzen kannst. Also na, Ruhe gut, jetzt. Gut, also. Ich war dabei, Ihnen zu erzählen, Conway. Ja, ich... Ja, sehen Sie, ich habe teure Liebhabereien und ich brauche Geld, um mir diese Liebhabereien gestatten zu können. Mehr Geld, als ich, muss leider sagen, mit meiner Praxis verdienen kann. Ich bin gerne Arzt. Ja, das gibt mir auch eine gesellschaftliche Stellung, große Befriedigung. Ich bin Dr. Fetsch. Ich bin jemand... Sie sind ein sehr berühmter Mann in Ihren Kreisen. Ja, danke sehr. Das ist so ein Geschwätz. Roden. Na, was? Misch dich nicht in Dinge, die dein Hirn nicht fasst. Wo bin ich stehen geblieben? Sie ach ja, ich brauche Geld. Ja, also ich brauchte Geld und da ging ich zu Greenberg. Der lieh mir große Summen, und die ich nicht zurückzahlen konnte. Und dann traf ich, wie Sie wissen, Wright, der zufällig auch Greenberg kannte. Als ich feststellte, dass Wright sich die künstlerische Begabung von Meister... für ungesetzliche Dinge zunutze machte, da war ich nicht so entrüstet, wie ich vielleicht hätte sein sollen. Es hat mich sogar auf eine Idee gebracht. Verstehen Sie? Also, um es kurz zu sagen, ich tat mich mit Wright zusammen. Greenberg und Joe waren ebenfalls Mitglieder unserer kleinen Bande. Die Geschäftsräume von Greenberg dienten als Vertriebsstelle. Sie müssen also in sehr kurzer Zeit eine Menge Geld gemacht haben. Ja, die Fälschungen waren sehr gut. Meister ist wirklich ein Meister. Und Sie waren der Einzige, der ihn aufrechthalten konnte? Ja. Mit einer Handvoll Rauschgift? Genau. Meine Mitwirkung war unbedingt nötig. Naja, alles schön und gut, aber um Himmels Willen, warum haben Sie mich hineingezogen? Ja, das hatte seinen guten Grund. Wright, der die Sache mit den Fälschungen ausgeheckt hatte, versuchte einen höheren Gewinnanteil durchzudrücken. Verstehen Sie? Hm. Na und da wurde er eben aus dem Verkehr gezogen. Von Ihnen? Nicht von mir. Sie würden staunen, wenn ich Ihnen sagen würde, von wem, nicht wahr, Roden? Ich mag nicht mehr, Sie reden zu viel. Aber Roden, du weißt doch, ich spreche nur mit solchen Patienten frei von der Leber weg, von denen man weiß, dass sie nicht mehr gesund werden. Wie bitte? Später, Conway, später. Wie ich sagte, Wright wurde liquidiert mit Zustimmung von Greenberg und Joe. Die ihrerseits wurden ebenfalls weggeräumt. Sie sehen ja, es wäre höchst gefährlich gewesen, sie am Leben zu lassen, nicht wahr? Erpressung, Drohung, da können dumme Situationen entstehen. Ich kann immer noch nicht erkennen, was wir dabei zu tun hatten. Die Polizei war natürlich hinter dem Falschgeld her. Und so beschloss ich mittels ihrer liebenswürdigen Bemühungen, deren Wohlwollen zu gewinnen, soweit es mich betraf. Alles, was ich zu tun hatte, war, für einige Leichen zu sorgen, für einen möglichen Mörder in Gestalt von Konrad Meister, und der Fall war erledigt. Ich bekam sogar Polizeischutz. Ist das nicht komisch? Sogar Roden erkennt das komisch. Sehr lustig, ja. Und wie war das mit Joe im Zug, als Carol mich um Hilfe bat? Aber das war doch nur eine Kleinigkeit, die wir inszenierten, um ihr Interesse an dem Fall zu erwecken. Greenberg und Joe waren also damit einverstanden, dass sie die Polizei zuzogen? Ja, die hielten den ganzen Plan für famos. Oh, er war es. Das muss sogar ich zugeben. Natürlich waren sie sich über ihre eigene Rolle in der Angelegenheit nicht im Klaren. Schade, schade. Ich war der Einzige, der gesagt hat, dass es ein Fehler war. Und ich sage es noch. Und was sagen Sie, Conway? Wie stehen wir da? Die Polizei auf unserer Seite, 3 Morde begangen von dem nicht zu fassenden Konrad Meister. Ich habe alle Vorteile, ohne dass der geringste Verdacht auf mir lastet. Was halten Sie davon? Ich will Ihnen sagen, was ich davon halte. Hm? Ich denke, Sie sind komplett verrückt. Aha. Schade, schade, sehr schade. Was wollen Sie in der... Rühren Sie sich nicht von der Stelle, Conway. Aus dieser Entfernung ziehe ich nicht vorbei. Darüber sind Sie doch wohl im Klaren. Leider ja. Und jetzt den Umschlag bitte mit der Schlammprobe. Bedauere ich... Den Umschlag, wenn Sie nichts dagegen haben. Es tut mir leid. Verstehen Sie mich? Gut, dann Roden, wie üblich. Ach, au! Endlich wird's wieder amüsant. Seine Innentasche. Ist der Umschlag da? Scheckbuch, Brieftasche. Nein, in dieser Tasche ist nichts. Ich könnte darauf schwören, dass Karl gesagt hat, in der Innentasche. Suche Mantel. Ich suche einstweilen die anderen Taschen durch. Ja, am Instrumententisch im Sprechzimmer liegt eine Spritze. Bring sie auch, sicher ist sicher. Im Mantel ist nichts. Dumm ist das, dumm. In diesen Taschen ist auch nichts. Er muss es dem Mädchen zugesteckt haben. Ist das die Spritze, die Sie wollten? Ja, das ist sie. Gib sie mir. Tja, nein, in seiner Hosentasche ist auch kein Umschlag. Das Mädchen muss ihn haben. Glauben Sie etwa, dass das Mädchen zur Polizei gegangen ist? Ich weiß nicht. Es war Wahnsinn, dass Sie sie überhaupt weggelassen haben. Mein Lieber, Carol kann es mit ihr schon aufnehmen. Wenn sie Carol nicht entkommt. Jetzt müssen Sie eigentlich bei Brady sein, dem Juwelier, von dem Sie sprach. Vielleicht ist es besser, wir läuten dort an. Wozu? Das ist doch alles Unsinn, was Sie machen. Was soll das heißen? Oh, nichts, nichts. Ich dachte, du hast etwas gesagt. Ist mir auch nicht wichtig, aber wegen des Tones, in dem du das gesagt hast. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, Roden. Verstehst du? Sie hörten Gefährliches Geld von Edward J. Mason, Teil 3, Zigaretten und Whisky. Aus dem Englischen von Dominika von Meidel. Es sprachen David Conway, Ernst Stankowski, Pat Manners, Bruni Löbel, Dr. Wedge, Friedrich Domin, Carol Wedge, Kerstin Deana, Roden, Erwin Faber, Inspektor James, Siegfried Lowitz und viele andere. Komposition Walter Popper, Regie Walter Netzsch, Produktion Bayerischer Rundfunk 1961.